Er hat Glück, dass in diesem Jahr der Winter so mild ist, dass er mit dem Spaten überhaupt in die Erde hineinkommt. Seine Zinnkrüge begräbt er zwischen den Wurzeln der großen Eiche, das Meißner unter einem Tannenbusch und das Silberbesteck im Rosenbeet gleich beim Haus. Ruht in Frieden. Er weiß, dass er mit den von der Erde geschwärzten Nagelrändern schon in 2 Stunden in der S-Bahn nach West-Berlin sitzen wird. Der Architekt schüttet die Löcher zu und fragt sich, ob jetzt aus den Zinnkrügen Zinnkrüge wachsen werden, aus den Tellern und Tassen Teller und Tassen und aus Gabeln, Messern und Löffeln Gabeln, Messer und Löffel, aufschießend zwischen den Rosen. Er überlegt, ob er den Spaten am Ende auch eingraben soll und mit seinen bloßen Händen diese, die letzte Grube, zuscharren. Weiß wirklich nicht mehr, was er irgendwann einmal wusste, was als Schatz zu bezeichnen ist und was nicht. Ob es ihn bei der Rückkehr, wenn es denn eine geben sollte, wirklich glücklicher machen würde, das Meißner Porzellan wiederzufinden, als diesen Spaten für 2,50 Mark, dessen hölzernen Stiel sein Gärtner im Laufe der letzten 20 Jahre blank gegriffen hat. Aber so ein hölzerner Stiel würde ohnehin von den Würmern gefressen. Also lässt er ihn unbestattet, bringt ihn wie sonst zurück in den Werkzeugschuppen unten am Wasser, wo der Spaten seit 20 Jahren seinen Platz hat zwischen Haken, Rechen, Hacken und Schaufeln. Schließt den Werkzeugschuppen ab. Am Schlüssel baumelt der goldene Blinker, den er früher zum Fischen benutzt hat. Geht die flachen steinernen Stufen wieder hinauf, hängt den Schlüssel ans Schlüsselbrett in der Stube, spült die Hände im Bad ab. Mit den von der Erde noch immer geschwärzten Nagelrändern wird er in 2 Stunden in der S-Bahn nach West-Berlin sitzen, zieht die Kurbel für die Fensterläden ein letztes Mal aus der Wand und schließt die Läden von innen mittels des verborgenen Mechanismus, den er als junger Mann einmal selber erfunden hat, um seine Frau zum Lachen zu bringen. Einmal noch geht er die Treppe hinauf. Sie knarrt bei der 2., der 7. und der 4. Stufe. Geht am Zimmer seiner Frau vorüber. Aus dem riecht es, so wie sonst, nach Pfefferminz und nach Kampfer. Der Weg zu seinem Atelier führt durch das dämmerige Schrankzimmer. Ein kleines Fenster hat er dort eingebaut, halbrund, vom Strohdach beschattet wie ein Auge. Vor kurzem erst ist ihm an diesem Fenster ein Marder erschienen. Der Marder hat durch das Auge ins Haus hineingesehen und er durch das Auge hinaus. Tier und Mensch beide einen Moment lang starr, dann war das Tier weggehuscht. Die Milchglasscheiben, die er in 2x3 Kassetten in die Tür zu seinem Atelier hat einarbeiten lassen, klirren ihm ein letztes Mal leise entgegen. Er öffnet die Tür und tritt ein, steht ein Weilchen hinter dem Zeichentisch und blickt hinunter zum See. Auf dem Tisch liegen noch Zeichnungen für seinen ersten Bau in der Mitte Berlins, den wichtigsten Auftrag in seinem Leben als Architekt, den Auftrag, der ihn jetzt zu Fall gebracht hat. Im Gebälk hört er die Marder scharren. Die Marder bleiben. Er geht die Treppe wieder hinunter. Abwärts knarrt sie bei der 2., der 15. und der 4. Stufe. Ins Ende des Handlaufs hat er selbst Trauben und Weinblätter geschnitzt. Abschließen. In seiner Hosentasche klimpert der Schlüssel, mit dem sich alle Türen des Hauses, auch das Bienenhaus und der Holzschuppen öffnen und schließen lassen. Zeiss Ikon, Sicherheitsschlüssel, deutsche Wertarbeit bis auf den heutigen Tag. Abschließen. Gehen durch die Stube, helle Sandsteinplatten unter seinen Schritten, 50x50. Die Klinke an der Tür zum Vorraum aus Messing, abgeflacht oben zum Auflegen der Hand, gerillt an den Seiten, um für den Daumen griffig zu sein. Beim Niederdrücken gibt sie, wie immer, ein metallenes Seufzen von sich. Die Sandsteinplatten unter seinen Schritten im Eingangsbereich 30x30. Die Vögel auf der Tür zur Besenkammer fliegen, seit einem Jahrhundert. Die Blumen blühen seit einem Jahrhundert, die Weintrauben hängen herab. Der Garten Eden in 12 quadratischen Kapiteln. Aus einem alten Gutshaus hat er die Tür damals ausgebaut. Schrubber, Besen, Eimer, Handfeger und Kehrblech, die sie verbirgt, macht sie durch ihre Schönheit vollkommen vergessen.